Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen zur guten Art von Halten von Vorträgen gehört sicherlich, dass man ein Thema wählt, das mit der aktuellen Situation irgendetwas zu tun hat. Und wie wir heute erleben, heiraten alhamdulillah zwei unserer Brüder, die mit uns zusammen hier jahrelang gelebt haben, aufgewachsen und allseits bekannt sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie quasi zwei neue Familien, muslimische Familien gründen. Möge Allah azza wa jal sie beide segnen, durch sie beide segnen und sie gesegnet immer zusammenbringen. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Heiraten zu einer Angelegenheit gemacht, die in unserer Religion gesetzlich ist. Und es gibt bei der Heirat, auf Arabisch auch beim Nikah, gibt es zwei Aspekte. Es gibt einmal den, sagen wir mal, materiellen Aspekt und es gibt auf der anderen Seite den gottesdienstlichen Aspekt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im edlen Koran al-Karim, sinngemäß übersetzt, von jeder Sache haben wir ein Paar erschaffen, auf das ihr euch erinnern lassen möget. Von jeder Sache haben wir ein Paar erschaffen. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt, meine lieben Geschwister, im gesamten Universum, in der gesamten Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, nichts, was nur ein einziges Mal vorkommt. Jede Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala in Paaren erschaffen. Und diese Sachen bei den Menschen und bei den Tieren und bei den Pflanzen, sie pflanzen sich fort. Sie pflanzen sich fort. Oder es findet eine Form der Heirat statt. Letztendlich pflanzen sie sich fort. Und all diese Dinge, die Allah erschaffen hat in diesem Universum, sogar die Atome, dort finden wir ebenfalls, sie sind in Paare erschaffen. Es gibt darin die Elektronen, es gibt darin die Protonen. All dies, liebe Geschwister, ist in Paaren erschaffen. Und es, damit du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist und einzigartig ist, da in der Hinsicht, dass es ihn nur ein einziges Mal gibt, da alles andere, was er erschaffen hat, mindestens zweimal vorkommt. Meine lieben Geschwister, manchmal geschieht Folgendes. Ihr wisst, der Mensch besteht aus einem Körper und aus einer Seele. Manchmal geschieht es, dass der materielle, der körperliche Aspekt beim Menschen überwiegt und er vernachlässigt seine Seele und den Iman und so weiter. Manchmal ist es genau umgekehrt, dass der seelische Aspekt, der Glaubensaspekt des Menschen, das Nicht-Materielle, das Immaterielle, das Körperliche überwiegt. Und die Kunst ist es, dass man einen Mittelweg geht und keinen der beiden Aspekte überwiegen lässt. Und so war es, dass manche Leute zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, eine Gruppe von drei Menschen, und sie haben sich informiert über ihn, warum seine Sünden alle vergeben worden sind und was hat er denn so Großartiges geleistet. Daraufhin hat man erfahren, die drei haben erfahren, dass er gar nicht so viel betet, wie man jetzt erwartet hätte, gar nicht so viel fastet, wie man erwartet hätte, gar nicht sich diesem seelischen Aspekt hingibt, so wie man das erwartet hätte. Daraufhin sagte dann der eine von ihnen dreien, okay, wisst ihr was, ich werde ab heute jede Nacht beten und nicht mehr schlafen. Weil dadurch wird er auf jeden Fall mehr machen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zweitens sagt der zweite sagte, ich werde tagsüber jeden Tag fasten und niemals mehr tagsüber etwas zu mir nehmen. Und der dritte sagte, ich werde niemals Frauen heiraten. Das heißt, ich werde mein Leben niemals mich materiellen, körperlichen Gelüsten hingeben, sondern immer nur seelischen Aspekten. Und ihr Problem war genau das. Ihr Problem war, dass der seelische Aspekt den materiellen Aspekt überwiegt hat. Das Seelische war für sie wichtiger und hat mehr Bedeutung eingenommen als der körperliche Aspekt. Auch schon im Koran al-Karim hat Allah subhanahu wa ta'ala uns in einem bekannten Bittgebet darauf hingewiesen, als er gesagt hat, sinngemäß hat er übersetzt, heißt es, ein Bittgebet im Koran heißt es, manche Menschen sagen, unser Herr, gib uns im Diesseits, und dann sagt Allah, aber im Jenseits dafür bekommen sie nichts. Und andere sagen, Allah sagt sinngemäß, andere sagen, unser Herr, gib uns diesseits Gutes und auch im Jenseits Gutes. Und das sind diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala einen Anteil an der Belohnung geben wird. Die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam war sehr interessant. Er hat nicht direkt gesagt, ihr müsst euch an meine Sunna halten, oder wie es im Hadith heißt, wer sich von meiner Sunna abwendet, gehört nicht zu mir. Sondern er hat erst einmal etwas vorausgeschoben. Er hat gesagt, ich bin derjenige von allen, der Allah am meisten fürchtet, und derjenige von allen, der Allah gegenüber am meisten Taqwa hat. Das heißt, derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala am meisten vorsieht ihm gegenüber. Als wollte er sagen, sallallahu alaihi wa sallam, dass eben zur Ehrfurcht Allah gegenüber, Khashya, zur Taqwa Allah gegenüber, der Gottesfurcht oder sich vor ihm vorzusehen, gehört es, dass man diesen Mittelweg einschlägt und dass man nicht mit dem materiellen oder dem seelischen Teil übertreibt. Und dann erst sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ich schlafe nachts, manchmal bete ich auch, ich heirate Frauen, ich faste tagsüber manchmal, manchmal faste ich auch nicht. Wer sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. Und deswegen gehört diese Scharia, ist nicht gekommen, damit sie die Gelüste der Menschen unterdrückt, sondern damit sie eben die Neigung, die Gelüste der Menschen in die richtige Bahn leitet. Und deswegen sagt er, gibt einen Ausspruch über Umar radiallahu anhu, dass er gesagt hat, jemand, der nicht heiratet, der ist entweder unfähig zu heiraten, der kann nicht heiraten, oder er, Gott bewahre, begeht seine Gelüste auf verbotene Art und Weise. In diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, eine Ayah im Koran al-Karim, die sinngemäß übersetzt folgend, es bedeutet, zu seinen Zeichen, auf Arabisch zu seinen Ayat, gehört es, dass er euch aus euch selbst erschaffen hat, Entschuldigung, dass er euch aus euch selbst Ehepartner erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt. Wahrlich, hier sind Zeichen für Menschen, die nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns also aufgefordert, nachzudenken. Und so möchten wir über diese edle Ayah einmal nachdenken. Denn diese Ayah beinhaltet die Säulen eines glücklichen muslimischen Zuhauses. Diese Ayah beinhaltet die entscheidenden Elemente, auf die ein muslimisches Zuhause aufgebaut sein muss. Meine lieben Geschwister, Allah sagt in dieser Ayah, redet er von Ayah. Und das Wort Ayah im Arabischen bedeutet eine von zwei Angelegenheiten. Entweder geht es um ein Zeichen oder es geht um gelesene Verse. Wenn wir das Wort Ayah hören, dann geht es entweder um ein Zeichen, das auf Allah subhanahu wa ta'ala und seine Einheit hinweist, wie ein Wunder oder ähnliches, oder ein Zeichen in der Schöpfung, oder es geht um vorgelesene Ayat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns verlangt, beides zu verinnerlichen, über beides nachzudenken. Sowohl die Zeichen der Schöpfung, als auch die Zeichen seiner Worte und Verse. Meine lieben Brüder, wieso und in welcher Hinsicht gehört das Heiraten und dass zwei Menschen zusammenkommen zu den Ayat und den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala? In dieser Ayat hat Allah Azza wa Jal gesagt, sinngemäß, zu seinen Ayah, zu seinen Zeichen gehört es, dass er für euch aus euch selbst Ehepartner erschaffen hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah und in anderen Versen ebenfalls redet er über die Familie und die Wichtigkeit der Familie, denn die Familie ist der kleinste Baustein einer Gesellschaft. Und Allah macht uns klar, dass er diese Schöpfung des Ehepartners gemacht hat für uns selbst, zu unserem eigenen Gunsten, und dass das zu seinen Zeichen gehört. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Vertrag, den ein Mann mit einer Frau bei einer Ehe eingeht, das ist normalerweise ein Vertrag, genauso wie jemand ein Auto kauft, ein Vertrag eingeht, genauso wie jemand, der ein Auto mietet, ein Vertrag eingeht und so weiter und so fort. Aber dieser Vertrag im Koran al-Karim, den hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht als irgendeinen Vertrag bezeichnet, sondern auf Arabisch als Mithaq Ghalidh, was ungefähr sinngemäß übersetzt bedeutet, eine feste Abmachung. Es ist also nicht ein Vertrag wie jeder andere auch, sondern es ist eine besondere Form der Abmachung und ein festes Bündnis, das ein Mann mit seiner Ehefrau eingeht. Dieser Ausdruck, und Allah hat uns von uns verlangt, auch über die Verse des Koran nachzudenken, dieser Ausdruck, dieses feste Bündnis, den hat er subhanahu wa ta'ala in zwei Angelegenheiten erwähnt. Einmal in Bezug auf den Tawhid, in Bezug auf das erste Versprechen, das Allah den Menschen abgenommen hat. Ihr wisst, dass wir alle, Allah hat uns berichtet vom Koran Karim, dass wir alle, bevor wir auf diese Erde gekommen sind, bevor wir geboren worden sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala zu allen Menschen gesprochen und zu ihnen gesagt, bin ich nicht euer Herr? Bin ich nicht euer Herr? Und wir alle haben geantwortet, doch, selbstverständlich, du bist unser Herr. In diesen Vertrag, den wir eingegangen sind, den hat Allah subhanahu wa ta'ala als festes Bündnis bezeichnet. Und das Gleiche gilt in Bezug auf die Heirat. Die hat er ebenfalls als ein festes Bündnis bezeichnet. Denn das Seltsame ist, liebe Geschwister, und es gibt kein Buch der Welt, das sich so kümmert und so viel Aufmerksamkeit der Islam, der Familie widmet, wie in diesem edlen Buch von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist seltsam zu sehen, also höchst verwunderlich zu sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Aya mitteilt, dass der Mann, sobald, jetzt war er noch ein fremder Mann für diese Frau, und diese Frau war eine fremde Frau für diesen Mann. In diesem Moment, nachdem sie den Ehevertrag eingegangen sind, in diesem Moment plötzlich sind sie ein und dasselbe. In diesem Moment sind sie ein und dasselbe geworden. Ich wiederhole noch einmal, gerade eben waren sie fremd. Der Mann war fremd, die Frau war fremd. Sobald sie dieses feste Bündnis eingegangen sind, sind sie plötzlich eine Teil des anderen geworden. Das heißt, der Mann wird ab jetzt glücklich, wenn seine Frau ebenfalls glücklich wird. Und wenn seine Frau traurig ist, dann trauert er ebenfalls, weil sie ebenfalls trauert. Und man sagt, wenn ein Mann in einer schwierigen Situation ist und zwischen seiner Mutter und zwischen seiner Ehefrau gesetzt wird und wählen soll, bei dem er eher Ruhe und Zuneigung findet, dann wählt er seine Ehefrau vor seiner eigenen Mutter. Warum? Weil bei der Mutter findet er Zuneigung, er findet auch Barmherzigkeit, er findet Liebe, aber bei der Ehefrau findet er eben die Ruhe. Er findet die innere Ruhe. Denn Allah sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß in dieser Aya, damit ihr bei ihnen, das heißt bei den Ehepartnern, bei den Ehefrauen, Ruhe findet. Und der Prophet a.s.w., wir kennen den Hadith in Sahih Bukhari, in dem er die Offenbarung bekommen hat zum ersten Mal. Was hat er gemacht? Zu wem ist er gegangen? Er ist zu seiner Ehefrau Khadija radiallahu anha gegangen und hat gesagt, deckt mich zu, hüllt mich ein. Und all dies, damit du weißt, was für einen hohen Stellenwert die Ehefrau bei dem Ehemann in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und Khadija radiallahu anha hat klar gemacht, dass diejenige Sache, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam rettet, und der Grund, warum das, was er erlebt hat, weil er wusste ja gar nicht, dass es eine Offenbarung ist und was das genau bedeutet und so weiter und so fort, sie hat ihm klar gemacht, es kann nicht sein, dass Allah dich im Stich lässt, denn du bist ein Mensch volltrefflichen Charakters. Sie hat zu ihm gesagt, sinngemäß, du pflegst die Verwandtschaftsbande, das heißt, du pflegst den Kontakt zu deinen Verwandten, du hilfst den Armen, du kleidest den Unbekleideten, du hilfst den Schwachen. Es kann nicht sein, dass Allah dich im Stich lässt. Und das ist eben der entscheidende Punkt, liebe Geschwister, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Kontakt gepflegt hat mit seiner Verwandtschaft, dass er diesen Kontakt aufrecht gehalten hat und dass er eben ihnen Gutes getan hat, hat ihn gerettet. Und deswegen, welche Person steht einem nach einer Ehe näher als die eigene Ehefrau? Insofern, die Ehefrau gehört jetzt zur Verwandtschaft. Die Ehefrau gehört jetzt zu dem Teil der Familie, den man gut behandelt und von dem Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat, dass man ihn auch gut behandelt und Kontakt zu ihm aufrecht hält. Wenn du deine Ehefrau ihr die Hand gibst und sie ihre Hand schüttelst, fallen von deinen und ihren Händen die Sünden ab, wie von dem Baum die Blätter im Herbst abfallen. Und wenn du deine Ehefrau mit Barmherzigkeit anschaust, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich ebenfalls mit Barmherzigkeit anschauen. Und deswegen, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, wenn er sein Haus betrat, dann sagte er immer, Masha Allah, la quwwata illa billah. Das heißt, das ist, was Allah bestimmt hat, und es gibt keine Kraft außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte sein Sohn Abdullah zu ihm, Vater, ich höre dich jedes Mal, wenn du dein Haus betrittst, dann sagst du immer diesen Satz, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Dann sagte der Imam Ahmad, warum sollte ich das auch nicht sagen? Allah hat doch im Koran al-Karim gesagt, hättest du doch in der berühmten Geschichte im Surat al-Kahf, hättest du doch, als du den Paradiesgarten oder hättest du doch, als du den Garten betreten hast, gesagt, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Und dann sagte er zu seinem Sohn, deine Mutter hat zu Hause, mein Zuhause für mich zu einem Paradiesgarten gemacht. Wir haben zuvor die erste dieser drei entscheidenden Säulen erfahren, die sich unbedingt in einem muslimischen Zuhause befinden müssen, damit man ein glückliches Zuhause haben kann. Die erste Säule war die Ruhe. Darüber haben wir bereits ausführlich gesprochen. Und die zweite Säule, liebe Geschwister, ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran als Mawaddah bezeichnet hat. Und Mawaddah, auch wenn wir das manchmal übersetzen mit Liebe, beinhaltet aber ein bisschen mehr als nur die Liebe, beinhaltet auch eine Form der Zuneigung, Liebe und Zuneigung. Und in diesem Zusammenhang hat der Prophet a.s. Nicht nur diese Zuneigung seinen Ehefrauen gegenüber in seinen Handlungen gezeigt, indem er zu Hause bei seinen Ehefrauen also auch mitgeholfen hat und ähnliches, sondern hat es sogar auch gesagt, a.s. Er sagt in einem edlen Hadith, der überliefert worden ist bei Imam al-Nasai, rahimahullah ta'ala, er sagte, von eurem Diesseits sind mir folgende drei Dinge lieb gemacht worden. Es gibt also drei Dinge in diesem Leben, die ich gerne mag. Erstens die Frauen, und da meinte er seine eigenen Ehefrauen, wie Hafsa und Aisha und Khadija und Sauda und so weiter und so fort. Und als zweites sagt er das Parfüm. Als drittes sagt er, und mir wurde, und mein Grund zur Freude wurde in mein Gebet gesetzt. Die Frauen, das Parfüm und mein Grund zur Freude befindet sich in meinem Gebet. Wenn der Prophet a.s. Sogar in der Überlieferung, es gibt einen Überlieferer, der heißt Masruq, der überliefert über Aisha radiallahu anha, wenn er über sie überliefert, und ihr wisst, Aisha war eine der Ehefrauen des Propheten, die er besonders mochte, da sagt er sogar, jedes Mal, mir hat berichtet, der Liebling, Tochter des Lieblings. Und das bedeutet nicht, dass der Prophet a.s. nicht auch die anderen Frauen mochte, aber Aisha hat eine besondere Stellung eingenommen. Trotzdem, als sie einmal sich ausgelassen hatte über Khadija radiallahu anha, und etwas gesagt hat, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gefallen hat, dann hat er sie zum Schweigen gebracht, indem er zu ihr gesagt hat, Khadija, damals hat mir geglaubt, als die anderen Menschen mich der Lüge bezichtigt haben. Sie hat mich getröstet, als die anderen Menschen mich im Stich gelassen haben, und Allah hat mir von ihr Kinder geschenkt. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar nach ihrem Tod ihre Wohltaten dem Propheten gegenüber alaihi salatu wassalam nicht vergessen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, wo er drei Sachen erwähnt hat, hat auch wieder hier sehr schön das Diesseits und das Jenseits beides miteinander vereint und beides erwähnt. Er sagte, lieb gemacht worden sind mir drei Dinge von eurem Diesseits. Die Frauen, das Parfüm und mein Grund zur Freude befindet sich in meinem Gebet. Und wenn wir schon über die Gebete sprechen, dann ist natürlich allen Gebeten voran das Pflichtgebet gemeint. Denn Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert keine freiwilligen Gebete, wenn man die Pflichtgebete nicht erfüllt. Und so sagte er subhanahu wa ta'ala in einem heiligen Hadith, er sagte, durch nichts nähert sich mir mein Diener mehr als durch diejenigen Taten, die ich ihm auferlegt habe. Auferlegt habe bedeutet, die Sachen, die ich zur Pflicht gemacht habe. Ebenfalls zu den Anzeichen bzw. zu den Ayat und zu den großen Wohltaten einer Ehe gehört die dritte Säule, das ist die Säule der Barmherzigkeit. Wir haben also die Ruhe, dann die Zuneigung und Liebe und als drittes die Barmherzigkeit. Die sich zeigt unter anderem dadurch, dass eine Ehefrau, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam zu den Jugendlichen, er sagte, oh Jugendliche, wer von euch heiraten kann, wer es sich leisten kann zu heiraten, der soll heiraten. Wer aber nicht kann, der soll fasten, denn dies senkt den Blick und beruhigt die Erregung, so hast du sinngemäß übersetzt, dieser Hadith. Deswegen, wenn man heiratet und die Ehefrau einen dazu bringt, den eigenen Blick zu senken und ebenfalls, dass die eigenen Geschlechtsteile gehütet werden, das heißt, man nichts Verbotenes begeht, dann gehört dies zur Barmherzigkeit und zu den großen Wohltaten, die Allah subhanahu wa ta'ala in eine Ehe gesetzt hat. Und die entscheidende Frage ist nun, wie baue ich mein Haus, mein Zuhause auf diesen drei Säulen auf? Des Öfteren redet man über die verschiedenen Eherechte in der Partnerschaft zwischen dem Mann und der Frau. Allerdings wird öfter auf dieses Thema durch einen falschen Blickwinkel geschaut. Man redet darüber, welche Rechte der Mann gegenüber der Frau hat und welche Rechte die Frau gegenüber dem Mann hat und so weiter und so fort. Und wo in Wirklichkeit sind diese Angelegenheiten, die Rechte des einen dem anderen gegenüber, nicht aufgebaut auf Befehlen, nicht aufgebaut auf Anordnungen, du musst das machen, du musst das machen, das ist deine Aufgabe, das ist deine Pflicht, sondern vielmehr sieht der Islam diese gegenseitigen Aufgaben als Aufgaben, die aufgebaut sind auf der gegenseitigen Zuneigung, auf der gegenseitigen Liebe und auf der gegenseitigen Barmherzigkeit. Das heißt, wenn es die Ehe aufgebaut ist auf Liebe, Barmherzigkeit, Zuneigung, Zuwendung, dann funktionieren diese Dinge automatisch. Und ansonsten, die Sache funktioniert nicht, indem man einem sagt, das ist deine Pflicht und das ist deine Aufgabe und das ist deine Angelegenheit und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man die Ehe aufbaut auf anderes als Liebe und Barmherzigkeit und Zuneigung, dann braucht man sich natürlich nicht wundern, dass man nicht zu dem Ergebnis kommt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah gesagt hat, von der Ruhe und von der Barmherzigkeit. Wir wollen uns jetzt die Frage stellen, wie kann man so ein muslimisches Zuhause richtig gründen, richtig aufbauen? Was sind die entscheidenden Faktoren? Nummer 1 ist die treffende Auswahl. Die Auswahl des Ehepartners. Denn letztendlich, stellt euch mal vor, man sucht einen Kompagnon, mit dem man zusammen eine Firma aufbaut. Und man guckt, wie ehrlich er ist und wie viel Erfahrung er hat und wie viel Kapital er hat und so weiter und so fort. Und bei der Ehefrau und bei dem Ehemann geht es darum, dass man eine ganze Gesellschaft gründen möchte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem edlen Hadith, das Gleiche ist derjenigen Person, die Allahs gedenkt und einer Person, die Allahs nicht gedenkt, ist gleich das Gleichnis eines Toten und eines Lebendigen. Das ist der Vergleich. Insofern will man sich eine Ehefrau und einen Ehemann suchen, die, liebe Geschwister, ein lebendiges Zuhause mit einem gründen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim sinngemäß übersetzt, verheiratet die Rechtschaffenen unter den Dienern und Dienerinnen. Verheiratet die Rechtschaffenen unter den Dienern, das heißt den Dienern Allahs und den Dienerinnen Allahs. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass die Menschen allgemein 4 Dinge beim Heiraten an einer Frau begehren. Nummer 1, die Religion. Nummer 2, ihre edle Abkunft, ihre edle Herkunft. Nummer 3, aufgrund ihrer Abstammung. Und Nummer 4, aufgrund ihres Vermögens. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man Erfolg haben wird und Erfolg haben soll, indem man sich an die Religion hält, an den hält von der Frau, dass man die Frau auswählt aufgrund ihrer Religiosität. Das verbietet nicht, dass man auch eine Frau auswählt, die sowohl religiös ist, als auch schön ist und hübsch ist. Denn Salama radiallahu anha gehörte zu den schönen Frauen. Und Safiya radiallahu anha, sie gehörte zu den sehr schönen Frauen, sodass die Frauen sogar gekommen sind zu ihr, nur um sie anzusehen. Und deswegen, liebe Geschwister, der vernünftige Mensch ist derjenige, der profitiert aus den Erfahrungen der Menschen vor ihm. Und da gibt es verschiedene Eigenschaften, die man als Mann vermeiden muss, wenn man eine Ehefrau sucht. Dazu gehört diejenige Frau, die wehleidig ist. Das heißt, diejenige, die immer sagt, bring mich zum Arzt, ich habe Schmerzen, ich habe Wehleiden. Sie denkt, dass sie deine Aufmerksamkeit als Ehemann bekommt, dadurch, dass sie immer wieder klagt und sich über irgendwelche Beschwerden äußert. Eine zweite Art von Frau ist diejenige, die einem gegenüber Vorhaltungen macht, Gott bewahre. Am Anfang, als die Liebe noch da war, da hat sie jede Gunsterweisung des Ehemannes, jede Wohltat des Ehemannes, jede gute Sache, die der Ehemann gebracht hat, getan hat, hat sie anerkannt und gesagt, möge Allah dich belohnen, möge Allah dir verzeihen und so weiter und so fort. Aber plötzlich nach einer gewissen Zeit erkennt sie all das nicht mehr an und sagt, ich mache hier alles, ich schmeiße den ganzen Haushalt, ich kümmere mich alleine um die Kinder, ich mache das. Die Ehepartnerschaft ist auf Liebe und Barmherzigkeit aufgebaut und nicht auf Vorhaltungen. Ebenso diejenige, die sich den ganzen Tag, nur diejenige Frau, die nicht für ihren Ehemann allein ist, sondern wenn der Ehemann sich mit ihr zusammen hinsetzen möchte und Zeit verbringen möchte, sagt sie, warum bringst du nicht den so und so und den so und so, da sitzen wir alle zusammen und wir bringen Zeit zusammen. Nein, sie muss eine Frau haben, die ebenfalls mit dir alleine Zeit verbringen möchte, die dich haben will, die nicht immer Leute um sich herum haben möchte. Ebenso eine Eigenschaft, die man vermeidet, ist diejenige Ehefrau, die immer Wünsche hat. Die immer Wünsche hat. Sie sucht die ganze Zeit nach Dingen, die sie auf die Liste des Ehemannes schreiben kann. Der Ehemann läuft durch die Gegend und sie schickt ihm eine Nachricht. Kauft mir noch das. Und sie schickt ihm, ruft ihn an. Besorge mir noch das. Und diese Einkaufsliste wird immer länger und länger. Und er schaut sogar beim Autofahren darauf, bis er in das nächste Auto hineinfährt. Meine lieben Geschwister, ebenso diejenige Frau, die nicht andere beleidigt, die also gute Worte spricht. Ebenso gehört zu den Weisheiten der früheren Araber, dass man vermeidet eine Frau, die eine Quasseltante ist oder eine Quatschtante ist. Also eine Frau, die ununterbrochenen Redefluss hat. Man strebt im Gegenteil zu einer Frau, die schweigsam ist und die, wenn sie redet, den Mann an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Umgekehrt genauso erinnern wir den Ehemann daran. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim gesagt, das stimmt, dass die Männer eine Stufe über den Frauen sind. Das stimmt, das hat er gesagt. Aber was ist mit dieser Stufe gemeint? Mit dieser Stufe ist die Stufe der Verantwortlichkeit gemeint. Du stehst über ihr, das heißt, du bist verantwortlich für sie. Um das klar zu machen, deine Ehefrau ist nicht deine Bedienstete. Deine Ehefrau ist nicht deine Sklavin. Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam und Iblis und Hawa ansprach und zu ihnen sagte, dass sie auf die Erde gehen sollen, sagte er, geht allesamt auf die Erde. Er sprach sie alle. Geht. Das ist der Plural. Aber als er darüber geredet hat, wer von ihnen unglücklich sein wird auf der Erde, da sagte er nur zu Adam, mach das nicht, iss nicht von dem Baum, denn wenn du das machst, sinngemäß, dann wirst du unglücklich sein. Warum? Weil du, Adam, du bist derjenige, der letztendlich arbeiten gehen muss und nach Rizq suchen muss und sich einsetzen muss und umherziehen muss und reisen muss und sich um seine Familie kümmern muss. Du bist derjenige, der sich abrackern wird auf dieser Erde und nicht eben deine Ehefrau. Und ebenso einen anderen Hadith, den leider viele Männer auch missbrauchen, der Hadith, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass die Frauen hinsichtlich des Verstandes unvollkommen sind. Naam, es gibt diesen Hadith tatsächlich, aber dieser Hadith ist in Wirklichkeit ein Lob für die Frauen. Warum? Weil diese Unvollkommenheit, was den Verstand angeht, ist ausgeglichen durch eben die hohe Emotionalität, ist ausgeglichen durch die hohe Zuneigung, durch die vielen Gefühle, die die Frau hat. Deswegen jeder Mann, der verheiratet ist und Kinder hat, der weiß, dass eine Frau mitten in der Nacht mehrmals aufstehen kann und ihre Kinder stillen kann, auch wenn sie nur 3 Stunden geschlafen hat oder 2 Stunden geschlafen hat oder noch weniger. Sie kann das in der Nacht mehrmals hintereinander machen und hat diese Geduld, weil sie eben diese Emotionen hat, eben diese Gefühle hat für die Kinder. Und deswegen, wenn ihr Verstand so wäre wie der Mann, mit anderen Worten, wenn sie so wenig Gefühle und Mitgefühl hätte wie der Mann, dann gäbe es eine Katastrophe zu Hause. Insofern, das ist eine Art der Vollkommenheit, denn manche Männer, sie reden über ihre Frauen schlecht, und sie berufen sich auch noch auf solche Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Aber es ist genau umgekehrt. Der Prophet sagte, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Ebenso sprechen wir diejenigen an, zu denen die Menschen kommen, damit man sie verheiratet. Der Prophet sagt das, sallallahu alaihi wasallam, da spricht er die Väter an, die Töchter haben. Er spricht die Vormünder an, die verantwortlich sind für die Frauen. Er sagt, wenn zu euch jemand kommt, der mit dessen Religion und Charakter ihr zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Dann verheiratet ihn. Wenn ihr das nicht tut, dann wird es viel Unheil auf der Erde geben. Die Frage ist, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Religion gesprochen und auch vom guten Charakter? Ich meine, wir wissen doch, dass der gute Charakter Teil der Religion ist. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Die Tatsache ist, dass die Menschen unterschiedlich sind. Die Menschen haben unterschiedliche Charaktere. Die Menschen haben unterschiedliche Eigenschaften. Der eine ist hart, der andere ist weich, der andere hat viel Zuneigung, der andere hat weniger Zuneigung. Die Menschen sind in dieser Hinsicht nicht gleich erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen zu dieser Frau, die eben weich ist, sie braucht vielleicht einen Mann, der ebenfalls weich ist. Und die Frau, die wenig Emotionen hat und die hartherzig ist, sie braucht vielleicht einen Mann, der ebenfalls zu ihr passt. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, schaut nicht nur auf die Religion, sondern schaut auch auf den Charakter. Schaut einmal euch folgende zwei Begebenheiten an, die sich abgespielt haben. Eine zur Zeit der Sahaba und eine nach der Zeit der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gab einen Schüler, der hieß Abu Wada'a, seine Frau ist gestorben. Und er ging immer zu seinem Lehrer in die Sitzung, übrigens einer der bekannten Imame von Ahlus Sunnah, der heißt Sa'id ibn al-Musayyib. Er ging immer zu ihm in die Sitzung und von ihm zu lernen. Und dann sagte er, eines Tages ist er nicht zur Sitzung gekommen. Da fragte ihn sein Lehrer, warum bist du nicht gekommen? Er sagte, ja, weil meine Ehefrau gestorben ist. Dann sagte er, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Dann hätten wir zum Begräbnis kommen können und gebetet für deine Ehefrau. Dann sagte er, ich wollte dich nicht stören, o Gelehrter, denn du bist beschäftigt mit dem Wissen, mit dem Ilm und mit dem Unterrichten. Ich wollte dich nicht aus dieser Sache rausbringen. Und dann sagte sein Lehrer zu ihm, okay, hast du nochmal neu geheiratet? Jetzt gleich, hast du nochmal neu geheiratet? Sagt er, nein. Sagt er, wer sollte mich auch heiraten? Sagt der Imam zu ihm, ich werde dafür sorgen, dass du heiratest. Sagst du, ich? Ja, er sagt, ich werde dafür sorgen, dass du heiratest. In der Nacht, am gleichen Tag, am Abend, klopfte es bei diesem Mann an der Tür, bei diesem Schüler an der Tür. Der Mann fragte, wer ist an der Tür? Er sagte, Sa'id. Dann hat er überlegt, welcher Sa'id soll jetzt das sein. Er hat gesagt, ich habe alle Personen, die Sa'id heißen, kamen mir in den Sinn. Nur nicht mein eigener Lehrer Ibn al-Musayyib. Warum? Weil er sagte, dieser Mensch, Sa'id al-Musayyib, 40 Jahre lang hat er sein Haus nur verlassen, um in die Moschee zu gehen. Der Mann hat keine Zeit gehabt, um seine Zeit zu verschwenden. Der Mann hat keine Zeit vergeudet, jedes Mal, wenn er sein Haus verlassen hat. Wenn er zu Hause war, hat er sich um sein Wissen gekümmert und sein Lernen und Unterrichten. Aber wenn er sein Haus verlassen hat, 40 Jahre lang, kannte er nur einen einzigen Weg, das ist zur Moschee. Deswegen sagte er, mir kam jeder Sa'id in den Sinn, nur nicht Ibn Musayyib. Dann sagte er, er machte die Tür auf und da sah tatsächlich diesen Imam vor sich. Und er sagte, das ist meine Tochter, nimm sie, das ist deine Ehefrau, ich verheirate dich mit ihr in diesem Moment. Und dann hat er ihm gesagt, ich wollte nicht, dass du auch die kommende Nacht verbringst, ohne mit einer Ehefrau bei dir zu sein. Er sagte, der Abu Wada'a erzählt, er sagte, als die Tochter zu mir gekommen ist, sie war so schamhaft, dass sie an der Wand meines Zimmers geklebt hat. Und als sie den Gesichtsschleier von ihrem Gesicht entfernt hat, sagte er, war sie so schön, auf Arabisch sagt man das ein Beispiel, so sagt man so, war sie so schön wie der Mond, weil der Mond etwas, ein unglaubliches, schönes Geschöpf ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, gemeint ist, ihr Gesicht war so schön und so hell strahlend, was ich niemals hätte erträumen können. Und was man weiß, diese Tochter von Sa'id al-Musayyib wurde angehalten. In ihrer Hand hatte sogar der Khalifa der Muslime, der Imam der Muslime, Abdul Malik ibn Marwan, er hatte bereits um die Hand von diesem Imam, von der Tochter von diesem Imam gehalten. Aber Sa'id rahimahullah ta'ala hat ihn abgelehnt. Warum? Weil Sa'id Musayyib wollte nicht Reichtum und Macht in seinem Haus und er wollte einen Sohn haben, der sein Haus erfüllt mit Wissen. Und dann am nächsten Morgen, das war die Nacht, die Hochzeitsnacht, am nächsten Morgen wacht der Mann auf und sagte und will das Haus verlassen und seine Frau sagt zu ihm, wo gehst du hin? Dann sagt er, ich möchte in die Sitzung von Sa'id gehen, ich möchte was lernen bei Sa'id. Dann sagt er, brauchst du nicht gehen, bleib zu Hause, das Wissen von Sa'id habe ich in meinem Kopf gespeichert. Eine zweite Begebenheit war von Suhaib, und Bilal, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden zufrieden. Und ihr wisst, die beiden waren keine ursprünglichen Araber. Deswegen, als sie nicht verheiratet waren und heiraten wollten, das war ein Problem, weil der eine sagte zum anderen, komm, lass uns gehen, und um die Hand einer Frau zu halten. Und der andere sagte zu ihm, wer sind wir? Ich meine, wir gehören eigentlich nicht zu ihnen, ich komme aus Abessinien und der andere kommt woanders her. Sagt er ihm trotzdem, lass uns zusammen gehen, wir versuchen es. Da sind sie zu Leuten gegangen, die nicht nur Araber waren, sondern ursprünglich arabische Beduinen waren. Dann hat Bilal radiallahu ta'ala anhu angefangen, eine Eröffnungsrede zu halten und gesagt, im Namen Allahs des Alabamas und Herzig und so weiter, also mit Allah, und sagt er, wisset, dass wir beide zuvor Irregehende gewesen waren, woraufhin uns Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat. Wenn ihr uns beide verheiratet, so danken wir Allah. Und solltet ihr uns beide nicht verheiraten, dann ist unsere Genüge Allah. Was heißt unsere Genüge Allah? Das ist ein Ausdruck, dass man sagt, dass es eine Katastrophe ist. Warum? Weil der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn zu euch jemand kommt, mit dessen Religion und Charakter ihr zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Und wenn man solche Menschen nicht verheiratet, dann ist es eine Katastrophe und wird viel Unheil auf Erden geben, wie der Prophet selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und sofort waren sie damit einverstanden und haben sie beide verheiratet, auch wenn sie keine Reichen gewesen waren.